Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Fünfter Aufzug, erster bis siebter Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ein wilder Wald, in der Ferne Köhlerhütten. Es ist ganz dunkel, heftiges Donnern und Blitzen, dazwischen Schießen. Erster Auftritt. Köhler und Köhlerweib. Köhler. Das ist ein grausam, mördrisch Ungewitter. Der Himmel droht in Feuerbächen sich herabzugießen, und am hellen Tag ist's Nacht, dass man die Sterne könnte sehen. Wie eine losgelassene Hölle tobt der Sturm, die Erde bebt, und krachend beugen die altverjährten Eschen ihre Krone. Und dieser fürchterliche Krieg dort oben, der auch die wilden Tiere Sanftmut lehrt, dass sie sich zahm in ihre Gruben bergen, kann unter Menschen keinen Frieden stiften. Aus dem Geheul der Winde und des Sturms heraus hört ihr das Knallen des Geschützes. Die beiden Heere stehen sich so nah, dass nur der Wald sie trennt, und jede Stunde kann es sich blutig, fürchterlich entladen. Köhlerweib. Gott steh uns bei! Die Feinde waren ja schon ganz aufs Haupt geschlagen und zerstreut. Wie kommt's, dass sie aufs Neu uns ängstigen? Köhler. Das macht, weil sie den König nicht mehr fürchten. Seitdem das Mädchen eine Hexe ward zu Reims, der böse Feind uns nicht mehr hilft, geht alles rückwärts. Köhlerweib. Horch, wer naht sich da? Zweiter Auftritt. Raimond und Johanna zu den vorigen. Raimond. Hier seh ich Hütten. Kommt, hier finden wir ein Obdach vor dem wütgen Sturm. Ihr haltet's nicht länger aus. 3 Tage schon seid ihr herumgeirrt, der Menschen Auge fliehend, und wilde Wurzeln waren eure Speise. Der Sturm legt sich, es wird hell und heiter. Es sind mitleid'ge Köhler, kommt herein. Köhler. Ihr scheint der Ruhe zu bedürfen, kommt. Was unser schlechtes Dach vermag, ist euer. Köhlerweib. Was will die zarte Jungfrau unter Waffen? Doch freilich, jetzt ist eine schwere Zeit, wo auch das Weib sich in den Panzer steckt. Die Königin selbst, Frau Isabeau, sagt man, lässt sich gewaffnet sehn in Feindes Lager, und eine Jungfrau, eines Schäfers Dirn, hat für den König, unsern Herrn, gefochten. Köhler. Was redet ihr? Geht in die Hütte, bringt der Jungfrau einen Becher zur Erquickung. Köhlerweib geht nach der Hütte. Raimond zur Johanna. Ihr seht, es sind nicht alle Menschen grausam, auch in der Wildnis wohnen sanfte Herzen. Erheitert euch! Der Sturm hat ausgetobt, und friedlich strahlend geht die Sonne nieder. Köhler. Ich denk, ihr wollt zu unsers Königs Heer, weil ihr in Waffen reiset. Seht euch vor, die Engelländer stehen nah gelagert, und ihre Scharen streifen durch den Wald. Raimond. Weh uns! Wie ist da zu entkommen? Köhler. Bleibt, bis das mein Bub zurück ist aus der Stadt, der soll euch auf verborgnen Pfaden führen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen die Schliche. Raimond zur johanna legt den helm ab und die rüstung sie macht euch kenntlich und beschützt euch nicht johanna schüttelt den kopf köhler die jungfrau ist sehr traurig still wer kommt da dritter auftritt vorige köhlerweib kommt aus der hütte mit einem becher köhlerbub köhlerweib es ist der bub den wir zurückerwarten zur johanna trinkt edle jungfrau mögs euch gott gesegnen köhler zu seinem sohn kommst du anne was bringst du köhlerbub hat die jungfrau ins auge gefaßt welche eben den becher an den mund setzt er erkennt sie tritt auf sie zu und reißt ihr den becher vom munde mutter mutter was macht ihr wen bewirtet ihr das ist die hexe von orleans köhler und köhlerweib gott sei uns gnädig bekreuzen sich und entfliehen. Vierter Auftritt. Raimond, Johanna. Johanna, gefasst und sanft. Du siehst, mir folgt der Fluch und alles flieht mich. Sorg für dich selber und verlass mich auch. Raimond, ich euch verlassen? Jetzt? Und wer soll euer Begleiter sein? Johanna, ich bin nicht unbegleitet, du hast den Donner über mir gehört, mein Schicksal führt mich, sorge nicht, ich werde ans Ziel gelangen, ohne dass ich's suche. Raimond, wo wollt ihr hin? Hier stehen die Engelländer, die euch die grimmig blutge Rache schwuren, dort stehen die unsern, die euch ausgestoßen, verbannt. Johanna, mich wird nichts treffen, als was sein muss. Raimond, wer soll euch Nahrung suchen, wer euch schützen vor wilden Tieren und noch wildern Menschen, euch pflegen, wenn ihr krank und elend werdet? Johanna, ich kenne alle Kräuter, alle Wurzeln, von meinen Schafen lernt ich das Gesunde vom Giftgen unterscheiden. Ich verstehe den Lauf der Sterne und der Wolkenzug und die verborgnen Quellen hör ich rauschen. Der Mensch braucht wenig und an Leben reich ist die Natur. Raimond fasst sie bei der Hand. Wollt ihr nicht in euch gehen, euch nicht mit Gott versöhnen, in den Schoß der heil'gen Kirche reuend wiederkehren? Johanna, auch du hältst mich der schweren Sünde schuldig? Raimond, muss ich nicht, euer schweigendes Geständnis? Johanna, du, der mir in das Elend nachgefolgt, das einz'ge Wesen, das mir treu geblieben, sich an mich kettet, da mich alle Welt ausstieß, du hältst mich auch für die Verworfene, die ihrem Gott entsagt? Raimond schweigt. O, das ist hart! Raimond, erstaunt. Ihr wäret wirklich keine Zauberin? Johanna, ich eine Zauberin? Raimond, und diese Wunder, ihr hättet sie vollbracht mit Gottes Kraft und seiner Heiligen? Johanna, mit welcher sonst? Raimond, und ihr verstummtet auf die grässliche Beschuldigung? Ihr redet jetzt, und vor dem König, wo es zu reden galt, verstummtet ihr. Johanna, ich unterwarf mich schweigend dem Geschick, das Gott, mein Meister, über mich verhängte. Raimond, ihr konntet eurem vater nichts erwidern johanna weil es vom vater kam so kams von gott und väterlich wird auch die prüfung sein raimond der himmel selbst bezeugte eure schuld johanna der himmel sprach drum schwieg ich raimond wie ihr konntet mit einem wort euch reinigen und ließt die welt in diesem unglückselgen irrtum johanna es war kein irrtum eine schickung wars raimond ihr littet alle diese schmach unschuldig und keine klage kam von euren lippen ich staune über euch ich steh erschüttert im tiefsten busen kehrt sich mir das herz o gerne nehm ich euer wort für wahrheit denn schwer ward mir's an eure schuld zu glauben doch konnt ich träumen daß ein menschlich herz das ungeheure schweigend würde tragen johanna verdient ich's die gesendete zu sein wenn ich nicht blind des meisters willen ehrte und ich bin nicht so elend als du glaubst ich leide mangel doch das ist kein unglück für meinen stand ich bin verbannt und flüchtig doch in der öde lernt ich mich erkennen da als der ehre schimmer mich umgab da war der streit in meiner brust ich war die unglückseligste da ich der welt am meisten zu beneiden schien jetzt bin ich geheilt und dieser sturm in der natur der ihr das ende droht war mein freund er hat die welt gereinigt und auch mich in mir ist friede komme was da will ich bin mir keiner schwachheit mehr bewußt raimond o kommt kommt laßt uns eilen eure unschuld laut laut vor aller welt zu offenbaren johanna der die verwirrung sandte wird sie lösen nur wenn sie reif ist fällt des schicksals frucht ein tag wird kommen der mich reiniget und die mich jetzt verworfen und verdammt sie werden ihres wahnes inne werden und tränen werden meinem schicksal fließen raimond ich sollte schweigend dulden bis der zufall johanna ihn sanft bei der hand fassend du siehst nur das natürliche der dinge denn deinen blick umhüllt das irdsche band ich habe das unsterbliche mit augen gesehen ohne götter fällt kein haar vom haupt des menschen siehst du dort die sonne am himmel niedergehen so gewiß sie morgen wiederkehrt in ihrer klarheit so unausbleiblich kommt der tag der wahrheit fünfter auftritt die vorigen königin isabeau mit soldaten erscheint im hintergrund isabeau noch hinter der szene dies ist der weg ins engelländsche lager raimond weh uns die feinde soldaten treten auf bemerken im hervorkommen die johanna und taumeln erschrocken zurück isabeau nun was hält der zug soldaten gott steh uns bei isabeau erschreckt euch ein gespenst seid ihr soldaten memmen seid ihr wie sie drängt sich durch die andern tritt hervor und fährt zurück wie sie die jungfrau erblickt was seh ich ha Schnell faßt sie sich und tritt ihr entgegen. Ergib dich! Du bist meine Gefangene! Johanna. Ich bin's! Raimond entflieht mit Zeichen der Verzweiflung. Isabeau zu den Soldaten. Legt sie in Ketten! Die Soldaten nahen sich der Jungfrau schüchtern. Sie reicht den Arm hin und wird gefesselt. Ist das die mächtige, gefürchtete, die eure Scharen wie die Lämmer scheuchte, die jetzt sich selber nicht beschützen kann? Tut sie nur Wunder, wo man Glauben hat, und wird zum Weib, wenn ihr ein Mann begegnet? Zur Jungfrau. Warum verließest du dein Heer? Wo bleibt Graf Dunois, dein Ritter und Beschützer? Johanna. Ich bin verbannt. Isabeau, erstaunt zurücktretend. Was? Wie? Du bist verbannt? Verbannt vom Dauphin? Johanna. Frage nicht. Ich bin in deiner Macht. Bestimme mein Geschick. Isabeau. Verbannt? Weil du vom Abgrund ihn gerettet, die Krone ihm hast aufgesetzt, zu Reims, zum König über Frankreich ihn gemacht? Verbannt! Daran erkenn ich meinen Sohn. Führt sie ins Lager. Zeiget der Armee das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert. Sie ist eine Zauberin. Ihr ganzer Zauber ist euer Wahn und euer feiges Herz. Eine Närrin ist sie, die für ihren König sich opferte und jetzt den Königslohn dafür empfängt. Bringt sie zu Lionel. Das Glück der Franken send ich ihm gebunden, gleich folg ich selbst. Johanna. Zu Lionel. Ermorde mich gleich hier, eh du zu Lionel mich sendest. Isabeau zu den Soldaten. Gehorchet dem Befehle. Fort mit ihr. Geht ab. Sechster Auftritt. Johanna, Soldaten. Johanna zu den Soldaten. Engländer, duldet nicht, dass ich lebendig aus eurer Hand entkomme. Rächet euch, zieht eure Schwerter, taucht sie mir ins Herz, reißt mich entseelt zu eures Feldherrn Füßen. Denkt, dass ich's war, die eure Trefflichsten getötet, die kein Mitleid mit euch trug, die ganze Ströme engelländschen Bluts vergossen, euren tapfern Heldensöhnen den Tag der frohen Wiederkehr geraubt. Nehmt eine blut'ge Rache, tötet mich, ihr habt mich jetzt, nicht immer möchtet ihr so schwach mich sehen. Anführer der Soldaten. Tut, was die Königin befahl. Johanna. Sollt ich noch unglückselger werden, als ich war? Furchtbare Heilge, deine Hand ist schwer. Hast du mich ganz aus deiner Huld verstoßen? Kein Gott erscheint, kein Engel zeigt sich mehr. Die Wunder ruhen, der Himmel ist verschlossen. Sie folgt den Soldaten. Das französische Lager. Siebter Auftritt. Dunois zwischen dem Erzbischof und Duchatel. Erzbischof. Bezwinget euren finstern Unmut, Prinz. Kommt mit uns. Kehrt zurück zu eurem König. Verlasset nicht die allgemeine Sache in diesem Augenblick, da wir, aufs Neu bedränget, eures Heldenarms bedürfen. Dunois. warum sind wir bedrängt? Warum erhebt der feind sich wieder? Alles war getan, Frankreich war siegend und der Krieg geendigt. Die Retterin habt ihr verbannt, nun rettet euch selbst. Ich aber will das Lager nicht wiedersehen, wo sie nicht mehr ist. Du Chatel. Nehmt bessern Rat an, Prinz, entlasst uns nicht mit einer solchen Antwort. Dunois. Schweigt, du Chatel. Ich hasse euch, von euch will ich nichts hören. Ihr seid es, der zuerst an ihr gezweifelt. Erzbischof. Wer ward nicht irr an ihr und hätte nicht gewankt an diesem unglückselgen Tage, da alle Zeichen gegen sie bewiesen? Wir waren überrascht, betäubt, der Schlag traf zu erschütternd unser Herz. Wer konnte in dieser Schreckensstunde prüfend wägen? Jetzt kehrt uns die Besonnenheit zurück. Wir sehen sie, wie sie unter uns gewandelt, und keinen Tadel finden wir an ihr. Wir sind verwirrt. Wir fürchten, schweres Unrecht getan zu haben. Reue fühlt der König. Der Herzog klagt sich an. La Hire ist trostlos, und jedes Herz hüllt sich in Trauer ein. Dunois. Sie eine Lügnerin, wenn sich die Wahrheit verkörpern will in sichtbarer Gestalt, so muss sie ihre Züge an sich tragen, wenn Unschuld, Treue, Herzensreinigkeit auf Erden irgend wohnt. Auf ihren Lippen, in ihren klaren Augen muss sie wohnen. Erzbischof. Der Himmel schlage durch ein Wunder sich ins Mittel und erleuchte dies Geheimnis, das unser sterblich Auge nicht durchdringt. Doch wie sich's auch entwirren mag und lösen, eins von den beiden haben wir verschuldet. Wir haben uns mit höllschen Zauberwaffen verteidigt oder eine Heilige verbannt. Und beides ruft des Himmels Zorn und Strafen herab auf dieses unglückselge Land. Ende von 5. Aufzug, 7. Auftritt.